Einheit 4. Menschen und Häuser. 2.2. Unsere Wohnung hat 4 Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer von Rolf. Sein Zimmer ist groß, aber was für ein Chaos. Rechts ist die Küche. Unsere Küche ist wirklich schön, groß und hell. Das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter, aber es hat einen Balkon. Der Balkon ist groß. Hier rechts ist das Zimmer von Simone. Ihr Zimmer ist auch groß und hell. Mein Zimmer ist sehr klein. Der Flur ist lang und meine Bücherregale haben hier viel Platz. Unsere Wohnung kostet 600 €. Das ist billig.